deinem Namen strahlt deine große Liebe auf und weckt in mir die Antwort der Liebe. Ein Name, meine Liebe. Himmel. Dieser Glaube lässt alles Erdenleid versinken.